Das genau meine ich, Tom. Hast du es gehört jetzt? Was? Ja, ja, das Intro. Ja, warte mal. Schönes Intro. Hier geht eigentlich schon Sound los, obwohl ich es gar nicht wollte. Die ganzen letzten Wochen war das immer nicht so. Jetzt muss ich mal auf Stopp drücken. Ja, aber das macht ja nichts, weil wir nutzen die Zeit einfach, um uns vorzustellen. Bei den Netzgesprächen Nummer 15. Hallo, ich bin der Witzmann und ich dengel hier gerade am Sound rum. Ja, und ich habe heute zwei Leute dabei, wie man vielleicht schon hört. Sag doch mal, wer ihr so seid. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Ischi und ich bin jetzt das zweite Mal hier und habe immer noch Lampenfieber. Okay, ja, hi, ich bin der Tom. Ich bin das gefühlte 128. Mal dabei und ich habe keinen Lampenfieber. Und ich gucke gerade Aue gegen Frankfurt. Also wenn ich zwischendrin schreien sollte, nicht wundern. Wie gegen Frankfurt? Frankfurt wie Eintracht? Frankfurt wie Eintracht, richtig. Oh, verlieren die heute mal wieder? Was heißt hier mal wieder? Die haben diese Saison noch nicht verloren. Ja, keine Ahnung. Also ich komme ja hierher und deswegen verfolge ich das immer nicht mit, weil das immer so ein Trauerspiel ist. Ach Gott, schön. Ach Gott, schön. Was heißt hier, wo kommst du her? Aus Frankfurt. Ach so, cool. Ich komme aus Offenbach, ursprünglich. Ursprünglich, ja. Das ist ja auch so ein bisschen, naja gut, dadurch, dass ich so lange in Fulda gewohnt habe, ist ja diese Stadtfeindschaft nicht so ausgeprägt bei mir. Ja, das wird doch eh alles nur hochgespielt. Ja, habe ich auch das Gefühl, ja. Also das wird man immer so gefragt, so, ey, ja, wie ist das denn da mit Offenbach und sowas? Und ich finde das vollkommen dämlich. Wobei der Tom ja jetzt mit Wohnort Köln und dieser Feindschaft Köln-Düsseldorf, da scheint es ja auch irgendwie irgendwas zu geben, was ja noch ein bisschen extremer ist, oder? Ja, ziemlich. Also das ist schon, ja doch schon. Also die können sich nicht irgendwie leiden, aber das wird auch extrem hochgespielt. Also das ist auch nicht. Ich hatte am Wochenende mit einem Mädel gesprochen, die ich da kennengelernt hatte jetzt am Wochenende. Die hatte, die kommt aus Köln ursprünglich und arbeitet jetzt oder studiert in Düsseldorf. Und dann machte ich auch diesen, ich als Zugereister, diesen Witz, ein Kölner, eine Kölnerin, die in Düsseldorf studiert. Das geht ja gar nicht. Die hat mir fast eine geklatscht, weil sie es nicht mehr hören kann. Und dann, nee, ey, jetzt fang nicht an damit. Und boah, das ist doch alles nur voll hochgespielt. Ich so, hey, Entschuldigung, ich wollte nur freundlich sein. Ich bin immer wieder weg. Ja. Also wird ja alles irgendwie immer nur so hochgespielt. Ich weiß nicht. Nee, also ich kenne ja, also es gibt ja sogar Leute, die aus Frankfurt wegziehen nach Hanau oder Offenbach, weil man da günstiger wohnen kann. Also. Na gut, Hanau ist halt schon ein Abstieg. Ne? Offenbach verstehe ich ja noch, aber Hanau... Jetzt verstehe ich das nicht. Was ist denn an Hanau schlimmer als an Offenbach? Das gefühlt beides das Gleiche, oder? Entschuldigung, ich nutze das Trinken kurz, um nachzudenken. Ich war also, nicht oft in Hanau. Wir hatten das ja schon so oft. Also ich fahre beide mit dem Zug durch und ich bin froh, durchzufahren. Ja, so oft war ich nicht in Hanau, aber es gefiel mir dort nicht. Insofern, aber vielleicht ist es dasselbe wie Offenbach, ne? Ja, aber die S-Bahn, die hält vorher in Offenbach, gell? Also die fährt ja, also Offenbach hat ja eine bessere Anbindung an die Innenstadt von Frankfurt. Ja, ist halt mal näher, ne? Ja. Na gut, das bringt dann ja schon einiges, stimmt. Also ja. Ich bin froh, dass ich hier im schönen Gutleutviertel wohne. In zentraler Lage. Ich weiß nicht, müssen wir nicht generell immer zufrieden da zu wohnen, wo man wohnt, weil ansonsten würde man halt umziehen? Ich habe mal lange Zeit in Petersberg gewohnt. Na gut, aber das war wahrscheinlich zu einer Zeit, wo der Umzug irgendwie noch nicht so selbst möglich war. Aber gut, das ist natürlich dann auch immer so ein Abwägen, ob der Umzug jetzt arschiger ist oder das einfach dort ausharren. Ich bin ja aus Faulheit da geblieben zum Studieren, also. So, der Tom guckt Fußball und ich schaue mir mal meine Getränke an, weil nachdem wir rausgekriegt haben, dass das Getränke hier Podcast essentiell sind, habe ich heute nochmal die Einkaufstour zum lokalen Thai-Markt unternommen. Da wird jetzt hier drei Dosen stehen. Einmal eine 250 Milliliter Dose mit Energy-Drink Carabao, irgendwie so ein komischer Todesstier drauf. Dann habe ich noch am Start eine 0,3er Dose Tribeco Saxi. Was auch immer das heißt. Kohlensäurehaltiges Getränk Sarsi. Ich glaube, das probiere ich zuerst. Und dann habe ich noch so eine obergeile 0,5er Dose Kokosnusssaft stehen. So klaren Kokosnusssaft mit Fruchtfleischstückchen drin. Oder sagt man Nussmark? Die Kokosnuss ist ja, glaube ich, gar keine Nuss, oder? Nee, die Erdnuss ist keine Nuss. Das ist doch alles irgendwie so. Alles ist keine Nuss und dann ist am Ende alles ein Kürbis. Ja, ich kenne es halt nur so mit den generellen Sachen, so wie die Erdbeere ist keine Erdbeere und die Erdnuss ist keine Erdnuss. Ja, Kokosnuss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Kokosnuss geil, wenn du scharfe Sachen isst, ja. Also beim Asiaten bist und sowas, dann bestelle ich mir gerne mal so ein Kokosnuss-Wasser-Saft-Zeugs, weil das halt doch hilft. Hatte einer von euch schon mal so eine richtige Kokosnuss, wie man sie vom Baum bekommt, in der Hand? Weil so dieses, wie man sie hier aus dem Supermarkt kennt, mit dem fälligen braunen Ding, was so aussieht wie so eine große Kiwi, das ist ja auch nur das, was nochmal so, ja, in der Nuss drin ist, ne? Ich noch nicht, ne. Ich war noch nie da, wo Kokosnüsse herkommen. Ja, aber vielleicht kriegt man die ja mal so. Also ich hatte letztens hier, das irgendwie letzte Woche, habe ich so ein YouTube-Video gesehen, so, wie hieß das denn hier, so Trinidad gegen, Togo? Nee, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die sich halt hingestellt und haben halt gezeigt, wie die Leute die Kokosnüsse öffnen. Und da war halt, ich glaube, zuerst Trinidad, die halt angekommen sind und voll die Machetenkünste haben und so hack, hack, hack, hack und total symmetrisch an dieser Nuss rumgehackt haben und die dann toll offen hatten. Und in dem zweiten Teil von dem Video hast du dann, ich sag jetzt einfach mal, die Jamaikaner gesehen und die haben halt ihre Machete genommen und haben halt einmal so Pflonk gemacht, haben das Ding in der Mitte durchgeteilt und dann war halt auch gut. Ich überlege gerade, also ich glaube, ich hatte schon mal irgendwann so eine grüne Kokosnuss, aber hab's nicht gebacken bekommen, die irgendwie aufzumachen. Meinst du nicht, die war einfach schlecht? Nee. Oder ich weiß es nicht, hab sie nicht aufgekriegt. Vielleicht war die schlecht. Und das war einfach nur der Schutz der Nuss, sich nicht öffnen zu lassen. Ja, wer ist denn heute für die Überleitungen verantwortlich? Muss ich das wieder machen? Dann muss ich mir hier unser komisches Pad aufmachen. Um zu gucken. Du bist hier, ist hier für die Überleitungen da. Dann kann es sein, dass die Aufnahme jetzt kurz wegraucht, weil Browsen und Podcasten geht bei mir nicht. Aber ich muss jetzt einfach mein Endgerät. Ach, das willst du gar nicht wissen. Ich nutze jetzt die Pause, während der Browser bootet, und mach mal mein Tribeco Sarsi auf und werde mal berichten. Was ist denn Tribeco Sarsi jetzt? Ich weiß, es sieht ein bisschen aus wie eine Kombination aus einer Fanta oder einer Sprite-Dose. Antialkoholisches Erfrischungsgetränk. Und es ist irgendwie rosa. Und auch auf der Übersetzung hinten erkennt man nicht, was das für ein Geschmack ist. Kohlensäurehaltiges Getränk Sarsi. Mit Zucker, Geschmacksstoff, Säurungsmittel, Konservierungsmittel und Farbstoff. Wir schauen mal. Moment. Es stinkt wie die Hölle. Was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Oh, aber es schmeckt total geil. Es schmeckt nach... Oh. Das ist ja wie Party auf der Zunge. Warte mal. Da schmeckt mal ganz viel drin. Das ist eine Kombination aus Blendy in Hustensaft aufgelöst mit diesem Geschmack, wenn du beim Zahnarzt Bissabdrücke machst und in diese grüne, wabbernde Masse reinbeißt. Die hat auch noch sowas Minziges. Und all das ist kombiniert in der Tribeco Sarsi-Dose. Also von mir, klare Empfehlung. Ich mach nochmal ein Bild nachher und stell das dazu. Scheiße, Marc kann das gerne trinken. Was? Wer auf so einen Scheiß steht, der kann es gerne trinken. Also du musst echt hart an der Grenze sein, so ja, Rotbier sollte dir schmecken und ja, dieses Zahnarztpastenzeug irgendwie auch. Ja, Rootbier habe ich ja noch nie getrunken. Das steht auch auf meiner Liste mit auszuprobierenden Getränken ganz oben. Gibt es da eigentlich eine deutsche Übersetzung für, bevor der Tom gerade fragt, was Rootbier ist? Das ist irgend so ein gebraute Wurzellimonade, oder? Ingwer-Zeugs, oder? Also, jetzt kommen hier schon die gefährlichen Halbwissenden. Dafür ist der Podcast auch bekannt. Genau. Und, also ich würde mal sagen, das ist bestimmt irgendwie sowas Rote-Bete-mäßiges. Ich mache jetzt einfach mal was auf hier. Das ist ein beliebtes alkoholfreies Erfrischungsgetränk, häufig mit deutschem Malzbier gleichgesetzt, unterscheidet sich im Geschmack aber. Aus Wurzelrinde des Sassfrassbaumes. Ja, guck mal, das Zeug heißt Sarsi. Wie heißt Sassfrassbaum? Das ist doch alles das Gleiche. Ja, kommen dieselben Buchstaben drin vor, muss dasselbe sein. Ja, du, jetzt sag mal an, was läuft denn da? So, genau, stimmt. Nee, warte mal, ich bin immer noch dabei, hier unser Themending aufzumachen, nebenbei. Was wolltest du wissen? Jetzt bin ich wieder ganz alleine hier, das kann doch nicht sein. Hallo? Ja, Christian, du kommst hier ganz verstümmelt an. Ja, ich höre ihn auch kaum noch. Ne? Das ist doch alles Rotz hier, das gibt's doch nicht. So, ich bewege mich jetzt nicht mehr und ihr seid zuständig für Bespaßung, Internet und... Wir sind jetzt zuständig, okay. Ich hoste das jetzt nur noch und bringe hier die Leute zusammen. Genau. Ach so. Beerdigung, das ist doch mal ein Thema. Das hat ein Podcast. Boah, ich mach das jetzt aus hier. Könnt mich alle mal, ich recherchiere jetzt nichts mehr. So. Aufnahmedevice wieder im Vordergrund, alles andere aus. Und das Einzige, was ich auf der Themenliste gelesen habe und was ich selbst draufgeschrieben habe, ist hier so Beerdigung, Urne und so weiter. Weil, da wollte ich mal fragen, wie ihr so tickt. Ich habe mir das letztens mal überlegt und habe ich mir gedacht, so Friedhof ist ja eigentlich eins der crazy Scheiß. Weil das kostet einen Arsch voll Kohle irgendwie. Also ich weiß noch nicht mal, was es kostet, aber allein schon die Tatsache, dafür zu bezahlen, dass ich irgendwie tot irgendwo rumliege, finde ich doch nicht wirklich angemessen. Also so vom Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, so der Fun-Fact von Friedhöfen, es geht ja auch gegen Null, also. Ne? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Wie das so weitergehen soll dann? Meinst du jetzt mit einem persönlich oder wie es nach dem Tod weitergeht? Oder? Ja, fangen wir doch mal vorne an. Erstmal, also die Grundintention war auf jeden Fall, wie es mit dir persönlich weitergeht, aber ich glaube, das nächste Thema ist auch, ja. Also wie es mit mir persönlich weitergeht, ist bestimmt ganz schön ekelhaft so unter der Erde. Aber grundsätzlich will ich das gar nicht. Also ich würde mich verbrennen lassen. Das ist im Augenblick auch voll in. Also ich habe das gerade, das passt eigentlich echt wie die Faust aufs Auge. Ich habe das gerade gestern Abend bei Quer oder sowas, habe ich einen Artikel, einen Beitrag gesehen. Ich weiß zwar nicht, von wann der ist, weil ich das mal aufnehme. Ja, da ging es halt nämlich darum, dass die Leute sich jetzt eher verbrennen lassen als beerdigen. Also als globaler Trend sozusagen oder nationaler? Als nationaler Trend. Also es ging eher irgendwie halt, Quer ist ja doch immer sehr bayerisch. Ja, und da ging es da, aber ich glaube, die Hintergründe waren da eher so, ich spare mir das Geld für das Grab, weil das echt nicht günstig ist und du musst die dann ja auflegen. Yes! Entschuldigung. Yes! 1 zu 0, Entschuldigung. 1 zu 0 für wen? Frankfurt, Mensch. Ja, woher soll ich denn wissen, dass du Frankfurt-Fan bist? Er hat's gesagt vorhin. Ja, es ist, ließ sich irgendwie so zwischen den Zeilen raushören. Das schon, stimmt schon. Das ist doch alles wieder Crap, seit ich hier meinen komischen... Eigentlich bin ich hart auf. Aber das ist halt so, das muss man doch irgendwie leiden. Boah, das geht nicht. Ich muss euch jetzt hier mal nacheinander rausschmeißen und wieder reinnehmen. Seit ich hier getestet habe, meinen Browser aufzumachen, klappt das wieder nicht. Ich sehe, geil. Jetzt habe ich das, guck mal hier, diese Infos mit wegen Packet Loss und so. Da sehe ich, dass der Ishi schuld ist, wenn es hier scheiße klingt. Weil zum Tom habe ich einen Packet-Loss von 0. und zum Ishi mit seinem komischen Speedpot-Ding. Aha, geil. Jetzt kann ich die Leute gezielt rauswerfen. Und der Ishi ist rausgeflogen. Schmeiß den ollen Ishi raus. Und jetzt labern wir wieder hier in gewohnter Qualität, ne? Ja, echt. Kaum kommen die Nächsten dazu, knarzt's. Ja, komisch eigentlich, ne? Ja, das ist ganz komisch. Weil alle anderen kriegen das ja auch irgendwie hin. Aber die nutzen auch nur Skype und ich glaube nicht, dass die diese... Hallo? Ach, leckt mich doch alle. Ich hab erst am Wochenende gelernt, dass viele Leute, die in Hollywood arbeiten und global arbeiten müssen, auch alle Skype benutzen. Also wir sind hier die Einzigen, die wirklich Probleme damit haben. Das gibt's doch nicht, oder? Wie in Hollywood? Wie stelle ich mir das vor, jetzt so zur... Nee, erklär. Ja, die Leute, die halt an Filmen arbeiten und dann irgendwelche Komponisten, die mit den Regisseuren reden und irgendwelche Meetings haben, die machen das alles über Skype. Also viele davon. Ja, ich bin ja auch schon ein bisschen am nach Alternativen Umschau halten, aber da ist nicht irgendwie was dabei, was... Ja. So über Teamspeak. Die ganze Zeit Player joined, Player left. Gibt es das noch, Teamspeak? Ich glaube, ja. Wir kommen voll vom Thema ab. Ich glaube, Schritt 1, wir holen den Ishi mal wieder dazu. Ja, sobald er online ist, kommt er wieder rein. Ach so, okay. Da hat Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Ich weiß nicht, der hat so die Internetapokalypse. Das ist zu dritt nicht so wirklich steuerbar. Wir waren beim Sterben. Beim Sterben, genau. Und er meinte irgendwie, dass das Verbrennen jetzt wohl irgendwie trendmäßig, ja. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir halt gut vorstellen, dass viele Leute nicht mehr gewillt sind, also A, das Geld auszugeben und B, irgendwie Gräber zu pflegen. Ich würde persönlich jetzt nicht wollen, dass wenn ich tot bin, sich dann auch noch irgendjemand um mich kümmern muss. Ich meine, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann sollen sie mich verbrennen, irgendeine Urne in die Ecke stellen und ich will nicht, dass regelmäßig jemand hingehen muss und mein Grab pflegen muss. Ich will nicht nach dem Tod noch lästig sein. Ja, das ist auf jeden Fall ja, das sind jetzt so die einzigen beiden Argumente. Ne? Du gehst den Leuten nicht mehr auf den Sack und du liegst ihnen nicht mehr auf der Tasche. Also ja. mein persönliches Idealvorstellungsding zu dem ganzen Thema, weil das wird sich irgendwie wahrscheinlich nicht durchsetzen lassen, ist auch verbrennen lassen und die Asche dann in so eine Sanduhr einfüllen lassen, wo unten drauf steht so Forever in Action. Aber das ist nicht schlecht. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht durchkriegen, ne? Also ich finde es jetzt ein bisschen kitschig mit Forever in Action. Ja, also das ist das Erste, was mir spontan eingefallen ist. Über den Text habe ich mir noch keine weiteren Gedanken gemacht. Ja, aber die Idee in einer Sanduhr ist lustig. Von mir aus können sie mich auch irgendwo verstreuen. Ach, dass die verstreuen, ja, das hatte ich, glaube ich, letztens mit meiner Frau, dass wir auch gemeint haben, so, hier, wenn es irgendwie mal nicht mehr läuft, dann machen wir auch so Verbrennung und irgendwie verstreuen oder ja, aus in den Fluss schütten oder ins Meer oder wie bei Big Lebowski irgendwie auf die Klippe im Gegenwind. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Das ist auch der Vorteil, wenn du dich irgendwie verbrennen und wegwinden lässt, dann kann keiner dein Grab schänden. Das stimmt. Man könnte deine Asche essen oder so. Ja, aber auch nur, wenn du sie irgendwie auf einem Haufen irgendwo platzierst. Ja, Grabschändung habe ich noch keine Gedanken gemacht. Was macht man denn so? Das ist nicht so der Sport. Oh, du knarzt. Knarzt du nur bei mir so oder auch beim Tom? Nee, ist auch bei mir katastrophal. Wie echt jetzt? Ja. Ernst? Ja, das ist brutal. Warte mal, ich hole dich nochmal neu dazu und gucken, ob das irgendwie hilft. Das geht ja alles on the fly. Der Olle Ishi. Der Olle Ishi, jetzt hat er nicht mehr gehört, der Olle Ishi. Knarzt dich jetzt immer noch? Ja, du knarzt ja. Total. Du guckst jetzt mal, ob dein Mikrofonstecker drin steckt, ansonsten ist Schluss mit lustig. Das ist ein USB-Mikrofon, Christian. Ach, scheiße! Boah. Nee, ach, ich weiß es doch alles nicht. Hilf mir doch mal. Hast du, genau, ist das mit Batterien? Ist das, ist es aber echt. Na, macht nichts. Hast du Batterien in deinem Headset? Ich habe kein Headset, das ist ein USB-Mikrofon. Hast du Batterien in deinem Mikrofon, welches fast keinen Sound mehr überträgt, weil es sich anhört, als wären die Batterien in deinem Mikrofon leer? Nein, weil mein Mikrofon schlägt sozusagen, hat hier einen Ausschlag bis Riesenspaß ans Maximum. Der Pegel. Riesenspaß hier heute. Nee, das geht nicht, ne? Ja, aber ich finde es auch unhöflich, jetzt zu sagen hier, so nicht. Nee, ist ja kein Sinn. Also, wenn die Hardware nichts taugt, dann hilft ja nichts. Ja, ich würde sagen, guck erstmal, ob du es irgendwie in den Griff kriegst. Kannst ja diesen Testcall machen. Wenn nicht, schreib mir irgendwie eine Message, dann holen wir dich gern wieder dazu. Aber so ist es unschön. Mach ich kein Ding. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ich freue mich schon auf die Folge, falls es nicht mehr ist. Ja, dann kannst du ja zumindest mal hören, wie es war. Und dann wirst du erkennen, dass da keine böse Absicht dahinter steckte. Wir gehen schon auf einen nächsten, genau, auf den nächsten Versuch. Ich verstehe echt überhaupt nichts mehr. Nee, das geht gar nicht, ne? Ja. Aber er hört das dann später selber in dem Podcast, oder? Es wird ja aufgenommen, das Geraschel. Ja, wenn es nicht irgendwie nur so ein Skype-Fuck-up ist, der jetzt irgendwie noch weitergeleitet wird, aber wenn wir das beide hören, ja. Ja, der blöd, hat das letzte Mal selber schon. Ich kann mich hier zurücklehnen, während ihr quatscht und ich gucke Fußball oder so und jetzt. Nee, geht nicht. Ich hab mir auch gedacht, hier, ich kann mich jetzt hier zurücklehnen, entspannen, lass euch reden und nehme nur auf. Und der Ishi hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, ich höre mir das an und hier, der Tochmann, der wird es mal nicht machen schon. Und dann kommt sowas raus wie jetzt die ersten 20 Minuten, alles für die Füße. Jetzt müssen wir hier qualitativ nachlegen mit aktuellen Superthemen. Mein Tribeco Sasi kannst du ja nicht mehr rausreißen jetzt. Nee, nicht wirklich. Nee. Wir haben noch nicht ganz geklärt, was es genau ist, aber eigentlich interessiert es mich jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt zu langatmig. Das stimmt. Das ist für das Drama, für die Dramakurve in diesem Podcast jetzt nicht mehr geeignet. Nee, aber was ich auf jeden Fall noch lesen muss, um die Dramakurve wieder aufzubauen, ist der Aufkleber, der hinten auf dem Kokossaft draufsteht. Und da steht nämlich Saft junger Kokosnüsse und Pulpen. Och, ist ja ekelhaft. Pulpen. Pulpen von Pulpo, von Tintenfisch oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, die meinen diese Fruchtstückchen da. Ach so, okay. Wenn nur Pulpo. Das wäre dann ein Tintenfisch. Ein italienischer Tintenfisch oder ein spanischer Tintenfisch? Ich glaube, es ist Spanisch. Also die deutsche Mehrzahl vom spanischen Wort Pulpo wäre Pulpen. Ich hätte gerne einen Pulpensaft mit viel Tentakel. Was wir hier alles lernen, ich komme gar nicht mehr mit. Fruchtpulpe, Obstpulpe. Und ich bleibe auf jeden Fall bei den Pulpen, bei dem, wie hier, nicht Kraken, Oktopus, Tintenfisch. Was denn jetzt überhaupt? Der normale Mensch verwechselt hier immer. Was ist denn der Pulp jetzt? Ist der Pulp ein Krake, ein Tintenfisch oder ein Oktopus? Oder ist ein Oktopus und ein Krake dasselbe? Weil ich finde ja so den Zeichentrick Tintenfisch, welcher wahrscheinlich der Oktopus ist, so Ballonkopf mit 8 Armen unten dran. Ja. Das sind ja so mit eigentlich die coolsten Meeresbewohner, finde ich jetzt so. Warum cool? Ich weiß nicht, die haben es voll drauf. Ja, so einerseits halt vom Körper her, dadurch, dass die kein Knochengerüst haben, kommen die halt durch ends die kleinen Ritzen durch und alles. Und das ist halt einfach so eine wabbernde Masse wie so eine Qualle. Andererseits sind die kognitiv auch recht weit. Somit, ich öffne mal eine Flasche eine verkorkte Flasche in meinem Aquarium, gehe dann da rein und hole mir den Fisch, der da tot ist. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Hörensagen dabei ist. Ich glaube, es ist eigentlich nur Hörensagen, aber das ist auf jeden Fall so in meinem Hirn hängen geblieben, dass ich die Geschichte jetzt auch nochmal weiter hören sage. Da war wohl irgendwo irgendein Museum, die auch so einen Kraken hatten in so einem Becken und in so anderen Becken irgendwelche anderen Fische, die auch untersuchen wollten. Und die sind dann halt irgendwann verschwunden. Und dann haben die da so Kameras aufgebaut und haben halt gesehen, dass nachts dieser Kraken aus seinem Aquarium raus ist, dann hoch zu dem anderen, sich so einen Fisch geholt hat und wieder zurück ist. Klingt recht unwahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass der Krake so aus seinem Aquarium rausklettern kann und da endlang überleben kann. Aber ich meine, wenn du schon eine verkorkte Flasche aufmachen kannst, ist der Weg dahin auch nicht mehr so weit. Ja. Das habe ich auch relativ früh gehört. Ist dann irgendwie hängen geblieben mit den Kontinentalplatten in irgendeiner Gehirnwendung. Und seitdem finde ich Kraken oder Oktopusse, Pulpen cool. Ich glaube, bevor wir das jetzt irgendwie falsch irgendwo festigen, also Pulpen sind keine Oktopusse. Also Pulpen sind irgendwelche Fruchtstückchen oder sowas, ne? Ja, ja. Ja, okay, gut. Also ich weiß es nicht, es steht nicht dabei. Es steht halt Fruchtsaft mit Pulpen. Und da außer Fruchtsaft nur diese Stückchen drin sind. Ja, dann lese ich jetzt was vor. Pulpe ist ein Fachbegriff aus der Lebensmittelindustrie. Eine Pulpe ist nicht zum unmittelbaren Verzehr. Weiter bitte. Ist ein nicht zum unmittelbaren Verzehr geeignetes Halberzeugnis. Pulpen werden aus frischen Früchten hergestellt. Die Früchte werden zu einer breiigen Masse verarbeitet, die noch Teilstücke und zum Teil auch ganze Fruchtstücke enthalten. Also so gepresste, geraspelte Kokosnuss sozusagen. Irgendwie sowas, ja. Wieso sind die nicht? Haben wir was gelernt. Wieso sind die denn nicht zum unmittelbaren Verzehr geeignet? Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt hier irgendwo drauf drücken. Aber, hier muss ich, glaube ich, drauf. Nee, hier, da. Ich will es nicht wissen. Ich will es vermutet bekommen. Ich meine, wenn du eine Frucht zerreibst und wieder zusammendrückst, dann sollte da noch nicht mehr oder weniger drin sein als in der ursprünglichen Frucht. Außer, das ist jetzt irgendwie so die Kugelfrischfrucht, die du von der rechten Seite anschneiden musst. Da werde ich mich auch nochmal schlau machen. Ich werd verrückt. Pulpe, Gattung der Tintenschnecken, besitzt um die Blablabla, auch Oktopus. Also eine Pulpe ist sowohl ein Fruchtstück als auch ein Oktopus. Das kannst du beim nächsten Teekesselchen-Spiel nehmen und dann wirst du sicherlich gewinnen. Ja, mein Teekesselchen ist unter Wasser und hat 8 Arme. Mein Teekesselchen wird aus gepresstem Fruchtmark hergestellt. Teekesselchen, mein Gott, das habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Teekesselchen. Das ist auch was ich irgendwie gehasst habe als Kind. Ja, ich habe es irgendwie nie verstanden, was da so lustig dran sein soll. Ich glaube, das ist generell nur so ein Ding, was du mit Kindern machst, um irgendwie Sensibilität für Sprache zu entwickeln. Wahrscheinlich. Ja. Mensch. Ja, wie habt ihr euch jetzt eigentlich geeinigt, von wegen verbrennen oder nicht verbrennen, verstreuen, nicht verstreuen? Verbrennen auf jeden Fall und dann verstreuen, wenn es irgendwie geht auch. Okay. Also wir zumindest. Ja. Finde ich gut. Kann ich unterstützen. Ja, aber, ja. Was gibt's denn sonst noch für Alternativen? Du kannst dich so crazy kryogenisch einfrieren lassen. Irgendwo in Amerika für 500 Millionen 12 Euro. Das wäre auch eine Option. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Dann gibst du so viel Geld aus und dann funktioniert das nicht. Naja, ich meine, wenn es nicht funktioniert, dann kann es dir egal sein. Und wenn es funktioniert, hast du nur gewonnen, oder? Ja, schon. Was wäre denn so die Zeit? Wenn du in 200 Jahren wieder aufwachst? Auf jeden Fall, was wäre denn so die Zeit oder der technologische Fortschrittsstatus, in dem du gerne wieder reaktiviert werden würdest? So fliegende Autos müssen schon mal sein, oder? Fliegende Individualbeförderungsmittel. Also ich gehe davon aus, dass man sich, wenn man aufwacht in, sagen wir mal, 100 Jahren, wieder einfrieren lassen kann. Noch weiterzugehen. Also würde ich erstmal 100 Jahre gucken. Ach so, ich hatte das so verstanden, wie du wachst auf nach 100 Jahren und siehst es und denkst, ach scheiße, nee, das ertrage ich alles nicht und lässt dich gleich wieder einfrieren. Ja, genau. Richtig. Also so würde ich mir das vorstellen. Das ist wie du hast 3 Wünsche frei und der letzte Wunsch ist immer, ich wünsche mir noch 3 Wünsche. Hier ist auch was ich irgendwie nie verstanden habe, warum sich keiner ein Buch voll Wünsche wünscht. Ich glaube, es ging nicht. Es war gegen die AGBs oder so. Von so Wunsch... Die Wunschfee AGB. Wunschfee AGB. Hat die Gewerkschaft der Wunschfeen was dagegen gehabt. Wunschfeen ist ja auch so ein Konzept irgendwie. Was wären denn deine drei Wünsche? Boah. Nee, keine Ahnung. Also ich würde mir zuerst mal wünschen, dass die Scheiße hier funktionieren würde. Dass die Leute, die hier anrufen, eine ordentliche Verbindung haben oder meine Verbindung nicht wegknarzt oder ich es mit dem Sound nicht verpeile oder dass das hier alles mal funktioniert. Das wäre zumindest mal ein naher Wunsch. Und den kannst du dann gleich aufs Leben übertragen. Wunsch 2 wäre, dass mit dem Leben alles auch mal ordentlich funktioniert. Generell. Und dann hast du immer noch einen offen. Aber das ist schon interpretierbar. Ich glaube, du musst bei solchen Sachen echt aufpassen, dass du deine Wünsche nicht interpretierbar formulierst. Wenn du sagst, dass mit dem Leben endlich mal alles funktioniert, da kann man schon viel rein interpretieren. Du meinst, wenn es so eine Wunschfee-Sau ist, dass mir von, ja, okay, ich verstehe. Ja. Also das muss schon sehr, sehr klar formuliert sein. Sonst passiert das so wie in diesem einen Film, dessen Namen ich vergessen habe. Der mit den drei Wünschen? Ja, wo irgend so ein Typ vom Teufel alias einer nicht unwesentlich gut aussehenden Dame irgendwo hin geschleppt wird und dann irgendwie ständig Sachen erlebt, die er sich wünschen darf oder sowas. Keine Ahnung. Ah, ich glaube, da dämmert es. Der war recht lustig. Fällt mir aber auch nicht ein. Ja, ansonsten bei Filmen würde ich ist ja Judge Dredd, nee, nicht Judge Dredd, Demolition Man ist ja einer, der hier dieses Einfrierthema so ein bisschen aufgreift. Ich glaube, das ist, du bist ja einfach total verpeilt, dann wenn du wieder aufwachst und mit einer Gesellschaft konfrontiert wirst, die irgendwie nicht mehr so tickt, wie du das kennst, oder? Ja, siehe Futurama. Da gibt es jetzt irgendwie wieder eine neue Staffel. Ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt letztens mich mal hingesetzt und habe diese ganzen 4 Filme mal in der richtigen Reihenfolge durchgeguckt. Das ist durchaus was man mal machen kann. Der eine ist nicht so gut, aber die anderen 3 sind geil. Ich habe auch nur einen gesehen. Fand den aber jetzt auch nicht so toll. Irgendwie fand das alles zu lang und es war so lustig, was dann auch. Ach ja. Ja, ich bin gedanklich immer noch bei diesem Einfrier-Ding. Warum? Was beschäftige ich denn ich da so? Ich weiß nicht. Ich bin ja schon so ein bisschen technologieaffin. Und ja, wenn du dir da mal überlegst, was halt so alles irgendwie gehen würde und dass du da so mitmachst. Ja, so dieses klassische Back to the Future 2-Ding. So, oh, ein Hoverboard, guck mal, geil. Ein fliegender DeLorean. Ja, nur so geiler Scheiß halt. Tja. Würdest du dir den Sportalmanach kaufen? Ach nee, halt, Quatsch, du kommst ja nicht wieder zurück bei der Einfriergeschichte, siehst du. Das ist richtig. Ach, keine Ahnung, ich überlege die ganze Zeit, was mich am meisten interessieren würde, wenn ich jetzt irgendwie 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 500 Jahre in die Zukunft mich einfrieren lassen könnte. Technologie auf jeden Fall, aber ich glaube, ja, ich hätte irgendwie auch ein bisschen Angst, so voll im Kriegsgebiet zu landen, wo gerade irgendwie Atombomben aufeinander fallen. Ja, wäre halt ein scheiß Timing, ne? Aber ich meine, es wäre ein scheiß Timing, aber dazu müsste dich ja jemand auftauen und ich glaube, wenn die gerade Atomkrieg machen, haben die was Besseres zu tun, als uns aufzutauen. Ja, aber vielleicht taust du dann aus Versehen auf. Du brauchst Kanonenfutter nach. Der Stecker raus oder so, weil es kurz gewackelt hat. Ich weiß es nicht. Ja, also was ich mir auf jeden Fall irgendwie genauer angucken würde, wäre, wie das so zivilisationstechnisch ist, ob die Menschheit es irgendwie ja, ich würde jetzt mal sagen, gepackt hat, die Grenze des Planeten zu überwinden und jetzt auch entweder, das, ja, entweder irgendwie auf dem Mond zu siedeln oder auf dem Mars oder sonst wo. Ja, stimmt, das ist auch ein großer Punkt. Raumfahrt ist natürlich sehr, sehr attraktiv in dem Zusammenhang. Ja. Und sonst, außer einfrieren und einäschern, fällt dir da sonst noch was ein, was man so machen kann, wenn man nicht mehr isst? Einfrieren, einäschern, beerdigen, Selbstmumifizierung? Ja, stimmt, genau. Man kann sich zerhackstückeln lassen, aber ich glaube nicht auf Antrag, sondern das passiert einfach so manchmal. Wo und wie und warum? Ich weiß nicht, so vom Crazy Kettensägenmörder. Ja. Aber der hat wahrscheinlich keinen Spaß dran, wenn du tot bist, dich dann zu verhackstückeln. Du kannst dich bestimmt der Forschung irgendwie überschreiben, oder? Und kannst sagen, hier... Stimmt, das geht auch. Ja. Ja. Du kannst dich an Günther von Hagens oder wie der heißt, zum Plastinieren hergeben. Für Körperwelten. Ah. Auch nicht schlecht. Ja. Obwohl der Typ ein bisschen sick ist, ganz ehrlich. Ich glaube, der Typ ist komplett gestört. Ich will nicht wissen, was der in seinen Kellern, wo die Leute und die Tiere plastiniert, alles schon getrieben hat. So wie der Typ aussieht. Ich will jetzt hier niemanden denunzieren, aber der ist doch total krank. Ja, das stimmt schon. Ich meine, ja, oder halt voll der Forscher-Nerd, ne? Ich weiß es nicht. Der sieht für mich nicht so aus. Der sieht für mich auch, also weiß nicht, für mich kommt er einfach nur irre rüber. Das ist schon, ich hab jetzt aber was der macht, ist schon faszinierend. Aber ganz ehrlich, wenn ich ihm ins Gesicht gucke, sehe ich eigentlich nur irre. Ich habe gar kein Bild vor meinem Kopf jetzt. Und ich werde es auch schleunigst unterlassen, jetzt irgendwie noch was zu klicken. Aber der hatte immer so einen Hut, oder? Ja, richtig, einen Hut und so ein komisches... Ach, ich weiß nicht, wenn ich es beschreiben soll. Ich muss mal kurz gucken. So wie der Udo Lindenberg. nee, anders. So, Günther von Hagens. Ja, der ist mir einfach suspekt, der Typ, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der hat so einen irren Blick. Und sieht ein bisschen selbst aus wie seine Figuren. Ich überlege gerade, was wäre denn so die Pose, in der du dich, ausstellen lassen würdest? Plastinieren. Gibt es eine bevorzugte Pose? Boah. Nee. So am Pokertisch. Dieses Bild mit den Hunden mit Menschen nachgestellt. Nee, der hat da doch, glaube ich, sogar so ein Poker-Ausstellungsding. Ich kenne diese Ausstellung gar nicht. Hast du die mal gesehen? Nee, ich bin nur gerade ein bisschen verstört, weil ich bei Google-Bilder sehe und es ist alles irgendwie ekelhaft. Da sind jetzt zwei Menschen ohne Haut beim Sex. Plastinierte Menschen beim Sex und ich. Ach. Dazwischen immer wieder das Gesicht von Günther von Hagens. Und ja, das ist echt alles total gestört. So. Nee, das muss ich jetzt. Ach. Oh, nee, jetzt ist gut. Kennt der Ishi diese Ausstellung? Du meinst dieses Körperwelten? Ja, genau. Also ich war noch nicht da. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich fand das ein bisschen, sagen wir es mal so, die Leute, die dort stehen, wussten teilweise vorher nicht, was für einen Vertrag sie unterschreiben. Die Plastinate? Ja. Ah, meinst du so wie hier diese... Ich muss gerade an das iPhone denken von South Park, von dem du auch neulich erzählt hast. Die haben auch die AGBs nicht gelesen. Tja. Und das war irgendwie so ein Grund für mich, da nicht hinzugehen. Aber ich habe mir auch sagen lassen von Leuten, die da waren, dass es nicht unbedingt was für Menschen mit schwachen Nerven ist teilweise. Ja, ich glaube, man muss schon ein bisschen zombifiziert sein, wenn du das Ganze anguckst. Ja, klar, im Endeffekt siehst du ja leibhaftige Menschen ohne Haut mit all ihren Muskeln. Fertig gemacht zum Nicht-Verwesen. In Posen schwangere Leute. Also es ist schon ein harter Stoff. Mhm. Also aber so vom reinen forschungstechnischen Aspekt würde ich mir das schon mal angucken. Ich meine, wann hat man die Möglichkeit, mal in so einen Menschen reinzugucken? Ja, aber die Aufmerksamkeit. Sagt jetzt nichts Falsches. Die Aufmachung dort ist aber doch auch schon sehr grenzwertig. Also das ist schon ja so mehr so popkulturmäßig, als dass das irgendwie noch großen wissenschaftlichen Aspekt hat, oder? Ja, aber es gibt ja keine Alternativen dazu. Ne, du könntest dir mal so eine richtige Leichensektion angucken. Kann man das einfach so? Ich glaube ja. Was meinst du denn mit richtige Leichensektion? Also ja, wo sie halt mal so eine richtige Leiche auseinandernehmen. So wie Tag der offenen Tür sozusagen. Keine Ahnung, ja. Tag der offenen Leiche. Entschuldigung, das war jetzt unprofessionell. Wieso? Weiß nicht. Ich wollte, das ist so ein ernstes Thema, ich wollte jetzt nicht. Ja, ich habe ja den Einstieg nicht verpasst. Habt ihr jetzt davon erzählt, dass sich eure Großmutter plastinieren lässt oder wie? Nee, dass wir dich plastinieren lassen, wenn es mit deinem Mikrofon so weitergeht. Ja, ich bin ein Opfer meiner Hardware. Nee, wir hatten überlegt, was man halt nach dem Tod irgendwie alles machen kann. Da waren wir verbrennen hängen geblieben, kamen dann über Einfrieren zu plastinieren. Und wenn du noch eine Idee hast, was man machen kann? Friedwald. Was? Ein Friedwald. Das ist ein Friedhof ohne Steine, ohne Hof, nur im Wald. Ja, das ist so verbrennen lassen und im Wald unter einem Baum beerdigen lassen. Einfach so im Wald? Oder muss es ein Special... Das sind schon so spezielle Friedwälder. Also das muss dann schon ausgewiesen sein. Du darfst ja in Deutschland nicht irgendwie deine Leiche hinterm Haus verscharren. So was aber auch. Also den Namen kenne ich. Es ist aber auch noch nicht lange her, dass ich das erste Mal gehört habe. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass mir sowas schon mal aktiv irgendwo begegnet ist. Oder sowas ich dem Ganzen aktiv begegnet bin. Sowas muss es wohl hier geben, irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Wahrscheinlich irgendwo im Taunus oder sowas. Jetzt könnte der Tom eingrätschen, könnte sagen, ganz Hanau ist der Friedwald von Frankfurt. Ja, wir wollen uns jetzt hier auch nicht auf die Hanauer einschießen, oder? Nee, aber Friedwald und Friedhof, gut, das Gebührending und dieses jemand muss sich ums Grab kümmern Ding fällt weg. Ja. Wobei ich denke mal, dass das kosten wird es trotzdem, weil die nehmen dir für alles hier Geld ab. Also. Ja, aber dann einmalig irgendwie. Alles andere wäre dann nicht rechtfertigbar. Wir wissen es nicht. Gut, dann weitere Vorschläge bitte. ich mache mir auch Gedanken, aber ich bleibe nur bei so lustigen Taschenbuchaktionen wie wir schießen ins schwarze Loch oder irgendwie sowas hängen. Irgendwie nichts, was Realitätsbezug hat. Ja, das ist doch auch geil. So vom Raumschiff aus, so in die Sonne geschossen werden. Hat ein bisschen was von Seebestattung. Nee, das ist Verbrennen, das hatten wir ja eigentlich schon in die Sonne geschossen. Na gut, dann, in die Sonne geschossen. Dann... Kennt jemand diesen Film Sunshine? Von Danny Boyle? Ist das der mit dem Raumschiff, wo sie dann irgendwie in die Sonne gucken und verbrennen dann da so? Oh, Spoiler, oder? War das jetzt? Ach, super gemacht. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich meinst du den Film. Also, die müssen irgendwie in die Sonne, weil die brennt so sehr. Und dann müssen sie mit einem Raumschiff hin, um dann irgendwie so Sonnenabwehrschirme oder sowas zu installieren. Ich hab den Plot ein bisschen vergessen. Also, ein hervorragender Film, ist einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre, der leider ein bisschen untergegangen ist. Und es ist von Danny Boyle, also der Typ, der Trainspotting gemacht hat, 28 Days Later. Slumdog Millionaire, 127 Stunden. Also lohnt sich zu gucken. Das ist ein hervorragender Science-Fiction-Film. Der hatte zwischendurch doch durchaus gruselige Elemente, oder? Also. Ja, aber es ist nicht Event Horizon, falls du den meinst. Nee, das aller Event Horizon ist ja auch schon noch ein bisschen älter. Also. Ja, der hatte durchaus gruselige Elemente. Wobei Event Horizon empfehle ich auch immer wieder gerne. Ja, ist ja auch super. Ja. Das war aber so ein Film, da musste ich danach das Licht anmachen. Also. Ja. So mit Science-Fiction-Filmen komme ich nicht wirklich klar. Hast du Angst? Ja, total vor bösen Robotern und so. nee, ich kann noch nicht mal genau sagen, was es da ist, was mich stört. Klar gibt es mal so den einen oder anderen Film, wo es dann immer irgendwie wieder passt. Aber nee, so generell, ich überlege jetzt, aber ich kann es wirklich an nichts festmachen. So Star Trek, aber das kannst du natürlich auch nicht jetzt so mit Filmen vergleichen. So Star Trek hatte für mich immer dieses irgendwas geht nicht und wir brauchen Energie und dann kriegen wir sie und dann geht's wieder. Star Wars, gut, war halt schon in der Kindheit irgendwie sehr prägend, von daher sind die irgendwie die, mit denen ich am ehesten klargekommen bin. Und dann ab und zu nochmal irgendwie sowas wie Total Recall, was total cool ist, oder ja, so ein Terminator, aber das ist mehr eigentlich auch schon wieder Actionfilm oder ja, als wirklich klassischer Science-Fiction. So klassischer Science-Fiction ist für mich immer irgendwie Raumfahrtscheiße. Ja. Hm. Was heißt für dich Raumfahrtscheiße? Also halt sowas wie 2001 oder wie? Ja, das ist ein ganz extreme Beispiel, aber auch sowas wie ja, nee, Alien war schon wieder, ist auch wieder so ein cool. Ich kenne zu wenige Science-Fiction-Filme, als das jetzt ablästern könnte. Weil die, über die man lästern würde, habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Vielleicht gibt es so einfach nicht so viele und ich habe alle gesehen, die ich cool finde und das ist einfach alles, was es so gibt, aber das glaube ich einfach nicht. Avatar war nicht so mein Ding. Blade Runner kann ich nicht viel mit anfangen, Tron kann ich nicht viel mit anfangen, Stargate, ja, der ganze Kram. Das ist alles komische Raumfahrtscheiße für mich. Das ist ja immer so, da waren jetzt auch viele Sachen ja dabei, die du genannt hast, wo das einfach nur das Setting ist, Science Fiction, also wo irgendwas einfach nur in der Zukunft spielt und wo es nicht um die Wissenschaft an sich geht. Ja, genau. Mein Problem ist, glaube ich, dass es bei den Science-Fiction-Dingern immer zu viel um die Zukunftsvision an sich geht und dann einfach die Story fehlt. Okay. So, es wird sich ends einer drauf abgewichst, um diese Darstellung der Realität irgendwie toll hinzukriegen und die Story ist dann irgendwie so auch nicht dicker als in irgendeinem Western aus den 50ern. Da gibt's den Bösen, da gibt's den Guten und die schießen dann halt nicht mit Revolvern, sondern mit Lasern und dann ist auch wieder gut. Heißt, Western findest du auch scheiße? Nee. Ja, auch. Kann ich auch nicht. Also ich finde sie nicht scheiße, aber ich kann überhaupt nichts mit anfangen. Du, okay. Oh, ich bin gerade voll schockiert. Hm. Wieso? Du hast jetzt gerade so die Hälfte der Filme, die es auf der Welt gibt, beleidigt. Ja, also die, das ist schon so alle Filme, die ich liebe, hast du gerade einmal gerade voll mit Füßen getreten. Guck du doch weiter dein Human Centipede 5 bis 7. Echt, ey. Aber ich hab keinen Bock mehr. Ja. Was ist denn dein Genre? Zombie-Filme und Filme über menschliche Tausend. Nee, das habe ich ja mitgekriegt. Würde ich so noch gar nicht mal sagen. Ja, jetzt in der letzten Zeit vermehrt irgendwie Zombie-Filme, aber auch nur, um das nachzuholen, was ich die letzten 20 Jahre verpasst habe an guten. Das Genre, ich würde es irgendwo so einordnen, Komödie, Thriller, Actionfilm, irgendwo so da in der Mitte. Mal eine lustige, mal so eine Actionkomödie, mal was Thrilleriges, was ein bisschen abgeht, mal irgendwie was zum Nachdenken. Ja, so die Filme, die man da so nennt, sind aber wahrscheinlich die, die jeder da so nennt. Bei dem Genre ist dann so Big Lebowski, jetzt bringt er mich aus dem Konzept. Jetzt muss ich sagen, was ich toll finde. Ich kann doch immer nur sagen, was ich scheiße finde. Fight Club, was du toll findest. Fight Club ist auch gut. Die alten Planet der Affen-Filme finde ich alle ganz toll, weil die was zum Nachdenken sind. Aber Planet der Affen ist auch Science Fiction. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich weiß. Ich habe gedacht, ihr merkt es nicht. Ja, also. Jetzt bist du ganz schön in der Scheiße, Witz. Ja, ne, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Ich würde es so in die, ja, so Thriller, Actionfilm, Gangsterfilm. Und wie ist das so mit Sci-Fi-Komödien? Sci-Fi-Komödien? Ja. Galaxy Quest ist der einzige, der mir einfällt. Spaceballs? Wenn das auf die Schippe genommen wird, was ich kenne, komme ich mit klar. Ja, okay. Wenn die halt Sachen verarschen, ja. Wenn die halt Sachen verarschen, mit denen ich nichts anfangen kann. Okay, also braucht man dir keine Science-Fiction-Filme zu empfehlen? Ach, das ist ja gerade mein Problem. Ich fühle mich ja auch generell gerade so blöd, weil ich einen immens hohen Filmkonsum habe. Und wenn ich jetzt hier mal gefragt werde, was ich cool finde, fällt mir nichts ein. Das ist immer dieses, ich sehe diesen Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich würde sagen, ich habe im letzten Monat bestimmt 4 oder 5 Filme geguckt, die ich cool finde und uneingeschränkt empfehlen könnte. Jetzt aber spontan nicht. Ich reiche dir aber in den Comments nach. Ja, empfehle mir mal einen guten Science-Fiction-Film. Leck mich echt. Steck dir dein knarzendes Mikro sonst wohin. Ey Mann, diss mich nicht für das Mikro. Ich kann nichts dafür. Nur weil ich hier kein Gesangsmikrofon habe. Also bin ich hier wirklich der Einzige, der mit Science-Fiction-Filmen nicht klarkommt? Ja. Und Western auch nicht? Ja. Ja, Western ist okay. Ach Mann. Gibt's Science-Fiction-Western? Wild Wild West, oder? Nein, das ist eher so Steampunk. Oh, ja. Gewalt, Wild West. Nee, ich überlege gerade, es gibt doch irgendwie dieses Westworld, Western World oder sowas. Ach, verdammt, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Firefly. Ah, Serenity. Oh, toller Film, ja. Hast du die Serie gesehen? Beides, ja. Oh, ist grandios. Ja, kann ich mir auch ewig wieder angucken. Aber ja, halt. Ja, Christian, wäre was für dich? Also ist sowas wie ein Western nur im Weltall. Leck mich, ich verstehe meinen eigenen Podcast nicht mehr. Da habt ihr früher bestimmt auch Saber Rider geguckt, oder? Ja, okay. And the Star Sheriffs, ja. Saber Rider. And the Star Sheriffs in the Sky. Grandios. Ich hab's geliebt als Kind. Ich glaube, es war meine Lieblingsserie. Neben den Schlümpfen. Wie ist denn der Cowboy mit dem mechanischen Pferd? Gab's den doch nicht auch noch? Ah, keine Ahnung. Du meinst jetzt nicht in Saber Rider? Nee, nicht in Saber Rider. So als alleinstehendes irgendwas. Du meinst Ranger. Nee, es gab die Galaxy Rangers noch. Könnte man sich auch mal alles wieder angucken. Nee, aber das Thema, das hatten wir, glaube ich, jetzt schon 5-mal. Ja, genau. Sich irgendwelche Dinge anzuschauen, die man als Kind toll fand, dann macht man sich nur Erinnerungen kaputt. Finde ich. Okay, dann halt nicht. Gut, dass mir die DVD-Boxen immer zu teuer waren. Ja, ich kann das so machen. Ich kann mir jetzt hier dieses. Ich gucke mir jetzt zum Beispiel Saber Rider an, weil das ist ja Science Fiction und das ist Western und da komme ich nicht mit klar. Ihr habt es als Kind cool gefunden, würdet es heute scheiße finden, dann gucke ich mir das an, finde es jetzt auch scheiße und kann dann richtig abrampen. Das ist eigentlich der ideale Masterplan. Ich gucke mir jetzt bis nächste Woche nochmal die kompletten 80er auf Fast Forward an. Und dann Dann aber. Hat halt jemand von euch mal Doctor Who geschaut? Partiell. Ich habe neulich ein Video gesehen, mit dem ich erstmal nichts anfangen konnte. Das war so ein Spaßvideo. Da haben Leute Filme nachgestellt, wo irgendein Typ immer in ganz prekären Situationen ist und sich jedes Mal befreien konnte, indem er mit einem Sonic Screwdriver einfach die Situation gelöst hat. Er hat sich irgendwo aus befreit, er hat irgendjemanden eingefroren, er hat irgendwas geöffnet, was sonst nicht aufgeht, irgendeine Atombombe oder eine Bombe angehalten. So MacGyver 2.0, oder? Nur noch ein Werkzeug und Vollimprovisation. Ja, genau, dann habe ich mal nachgelesen, bei Doctor Who gab es immer diesen Sonic Screwdriver, der wurde irgendwie 1968 in dieser Serie eingeführt. Mit dem konntest du alles machen. Also du konntest Türen öffnen, du konntest Computer steuern, egal ob die jetzt irgendwie menschlich oder von Aliens waren. Also das Ding konnte einfach alles. Ich bin hier gar nicht serienfest und ich war die ganze Zeit jetzt bei Dr. House. Aber also Dr. Who ist irgendwie was Altes, ne? Dr. House wäre froh, wenn er einen Sonic Screwdriver hätte. Auf jeden Fall, der Gag war ja, dass er das Ding 1970 oder sowas, oder 82, wieder rausgenommen haben, weil sie gemerkt haben, die können eigentlich keine Storys mehr schreiben, weil eigentlich müsste der Typ immer nur den Sonic Screwdriver rausholen. Ja, und die Serie wäre zu Ende. Problem, fertig. Das Gleiche hatten die, glaube ich, bei Perry Rhodan. Das ist ja auch so, dass das irgendwie, ja, auch wieder Science Fiction und ich kenne es, aber da ist es ja auch irgendwie so, dass es storymäßig so anfängt mit, das ist ein normaler Mensch, Raumfahrer hier und da und auf dem Mond irgendwie andere Zivilisationen entdeckt und dann später artet es dann auch halt aus, dass die irgendwie unsterblich werden und dann die Geschichten sich über mit Zeitmaschinen auf drei verschiedenen Zeitsträngen irgendwie nebeneinander spielen. Ja, das und in unterschiedlichsten gehört, Galaxien. Und der Typ muss aber jetzt irgendwie, um weiterzuleben, irgendwie alle 100 Jahre oder so wieder in irgendeine Galaxie auf irgendeinem Planeten, um dort wieder sein Unsterblichkeitslevel irgendwie hochzuhalten. Ja, muss neu zellgeduscht werden. Irgendwie sowas, ja. Aber das ist auch wieder so, das ist auch wieder so ein Ding, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Da würde ich auch sagen, dass ich bis dahin, wo die anderen finden und mit denen kommunizieren und das so losgeht, da passt das alles. Und sobald es dann irgendwie mehr wird, steht halt nur noch irgendwie die komplette Welt im Vordergrund und gar nicht mehr so die Einzelgeschichte. Ach, ihr könnt mir alle nicht folgen, leckt mich doch. Kann ich dir da jetzt echt nicht. Also ich fand Perry Rhodan immer cool. Aber das ist mir irgendwie, heute ist mir das zu imperialistisch und irgendwie so hier der große Held und Unsterbliche und Retter des Universums und so erdzentriert, finde ich das irgendwie nicht mehr cool. Bist du gerade dabei, den nächsten Energy Drink zu verkosten? Ja, der Carabao. Der muss mich noch fit halten für die Shownotes. Ich muss mir den ganzen Scheiß gleich nochmal anhören, um die Inhaltsangabe zu schreiben. Du kannst einen Bullet. Bitte? War nicht so wichtig. Du meinst auch nicht. Und jetzt? Ja, das ist. Entweder reden alle gleichzeitig oder ihr lasst mich mit komischen Pausen dastehen. Also ein Bullet Point in der Zusammenfassung musst du aufnehmen, irgendwie. Fast so 5 Minuten ziemlich gut zusammen. Ja, du musst dann halt einfach mal den Leuten so eine Nicht-Kauf-Empfehlung für ein MacCrypt USB-Mikrofon geben. Mach's doch selber. Was weiß ich, was du da für ein Mikrofon hast. Ich gebe mal eine Kaufempfehlung für ein Sennheiser-Mikrofon. Ja, das andere, was irgendwie so außer, dass es irgendwie was taugt, hat irgendwie meinen finanziellen Rahmen gesprengt. Du weißt, wer billig kauft, kauft zweimal. Das stimmt. So. Wir haben schon voll überzogen, ne? Ne, wir sind genau bei einer Stunde. Ich wollte gerade sagen, hier, wir haben die Stunde voll. Gibt's noch was? Aber wenn du das selber erkennst. Guck mal, das saugt das auch weg. Ich habe noch 25 Minuten Zeit. Das Spiel läuft noch 25 Minuten. Von mir aus können wir heute eine Extended Edition machen. Ja, lassen wir die Aufnahme halt laufen. Ich muss nur mal gucken. Jetzt läuft das Intro hier im Hintergrund. Das ist alles so cool. Ja, also sagt mal, ihr seid doch, oder Christian zumindest, ist doch so ein Androide, oder? Ich bin der Vollandroide. Du bist der Vollandroide. Obwohl er Science Fiction nicht mag. Weil meine Freundin hat sich jetzt nämlich das Nexus S bestellt. Das ist so ein Android. Ich muss mich jetzt erstmal anders hier hinsetzen. So, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Ischi. Tolle Freundin. Das ist so ein neues, ne? Nee, das ist kein neues. Das ist das letzte Google-Phone. Also das vor dem, was jetzt rauskommt. Ah, okay. Ja, das ist... Und die sind jetzt halt bezahlbar. Und irgendwie anscheinend gibt es wohl die Option da dann auch, oder soll es die Option geben, auch das Android 4.0 dann da drauf zu installieren. Da kann ich noch nicht viel zu sagen, außer... Das macht vielleicht Sinn, wenn du der Obertechie bist, weil ich habe jetzt hier auf dem Tablet das 3er und selbst beim 3er ist es so, dass die Apps noch relativ rar gesät sind. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze beim 4er verhält. Ist auf jeden Fall ein nettes Rumspiel-Device. Und was hast du für eins? Ich habe ein iPhone. Ja, getauscht einfach, da wirst du glücklich. Du, ich will aber was zum Telefonieren und nicht zum Rumspielen. Dann verkneife ich mir jetzt die Kommentare. Da hast du schon nicht viel falsch gemacht. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Du bringst deine Fußballkommentare aber auch immer an den geilsten Stellen, das passt schon. Steht's noch 1-0 oder wie? 1-1. Ich muss jetzt mal fasziniert feststellen, dass hier die Leute denken ja mit, die Dose des Energy-Drinks Carobaro ist so hoch wie mein Mixer. Das heißt, ich könnte hier mir einen fetten 19-Zoll-Koffer holen, meinen Mixer einbauen und gleich die Podcast-Verpflegung mit ins Rack integrieren. Machen wir hier extended still, oder was? Ja, genau. Aber ich wollte eben noch irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Was war gerade das Thema? Android-Telefone. Android-Telefone hat ein Android 4.0. Ach ja, ich wollte noch eine ganz gewagte These in den Raum werfen. Und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass es Apps in 5 Jahren nicht mehr geben wird. Vielleicht noch als Spiel, vielleicht. Aber dass eigentlich alles als Webseiten, als mobile Webseiten, Applikationen passieren wird. Also Web-App. Web-App. Schreibst nur ein Web davor und dann passt schon. Ja, das heißt, ich habe nämlich irgendwie also festgestellt, Facebook hat ja unter m.facebook.com eine mobile Webseite. Das App fand ich immer richtig schrecklich und irgendwie bot das nie alles, was die Webseite konnte. Es war immer umständlich zu navigieren und es war langsam. Und seitdem ich m.facebook.com in der neuen Version gesehen habe, benutze ich das nur noch, weil es einfach viel mehr bietet. Es ist rasend schnell, es ist einfach da und es ist, lässt sich super bedienen und eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, Apps zu programmieren. Du baust eine App und musst es einmal für ein iPhone programmieren und musst es einmal für ein Android programmieren. Dann kannst du irgendwelche Sprachen benutzen, die vielleicht auf beiden gehen, wie PhoneGap oder sowas. Ja, oder nimmst irgendwelche Development-Toolkits, die dir dann 2 Versionen rausschmeißen, aber stimmt, das schon. Genau, wie PhoneGap zum Beispiel. Aber die sind alle relativ begrenzt, wenn du wirklich ins System einsteigen willst. Ich meine, du kriegst jetzt nie hin, mit PhoneGap ein gescheites Spiel zu programmieren. Also musst du es eigentlich theoretisch mal zweimal machen. Bei Spielen, die werden sowieso alle irgendwann mal gestreamt. Siehe onlive.com oder sowas. Ich glaube nicht, dass diese Apps in so einem App-Markt irgendwann... dass es die in 5-6 Jahren noch geben wird. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht ist das jetzt übertrieben. Aber ich denke, dass diese Webseiten wesentlich stärker verbreitet sein werden. Was machst du dann, wenn du wo bist, wo du kein Internet hast? Wo? Genau. Ich musste die Frage auch erstmal verstehen. Wie meinst du das? Ist ein Albtraum. Ja, es soll auch noch Plätze auf der Welt geben, wo man kein Breitband over the air hat. Also. Ja, aber da hast du wahrscheinlich, da brauchst du dann aber auch keine Apps. Ja. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Aber wenn du da dann mal irgendwo mitten in der Wüste stehst und gerne wissen wolltest, wo die nächste Oase ist? Ich wollte jetzt gerade sagen und dir dein Beispiel ausheben mit, ja, das willst du dann ganz bestimmt nicht wissen, aber okay, das könntest du vielleicht sogar wissen wollen in der Situation. Da... Weiß ich nicht, dann hast du hoffentlich vorher wahrscheinlich irgendwas runtergeladen. Ja, wahrscheinlich wird es immer noch spezielle Applikationen dafür geben, könnte sein, ja. Ja, hättest du dir vorher mal eine ordentliche Routenplaner-App geholt, dann würdest du nicht in der Wüste stehen auf der Oasensuche. War auch nur eine These, Mensch. Nee, ist ja okay. Also ich bin da halt eher so jemand, der so diesen Konvergenzgedanken da irgendwie findet. Also du hast halt die Applikation auf deinem Mobilgerät oder auf deinem Notebook oder was auch immer und die verschmilzt dann so mit dem Netz. Also es gibt ja mittlerweile auch schon Browser-Applikationen, die quasi die Daten lokal speichern und trotzdem in deinem Browser laufen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie überhaupt kein Fan mehr von diesen ganzen lokalen Speichern. Was können sie alle Festplatten einäschern? Ich will das alles nur noch in der Cloud haben. Ich will das alles gestreamt haben. Eigentlich will ich nur noch irgendein Enddevice haben, wo ich keine 2 Terabyte mehr reinstecken muss. Und irgendwie meine MP3s, meine Filme, weiß ich nicht, was irgendwie, ihr wisst schon, wie ich das meine, zu speichern. Und ich werde jetzt alles streamen. Alles in die Cloud. Bin ein ganz großer Fan. Und dann auch so voll Post-Privacy oder? Ja, das muss schon irgendwie, also im Moment ist es in der Cloud. Da kannst du dir, glaube ich, Folge 5 oder 6 anhören, da haben wir die Regierungscloud besprochen. Na, ich meine, du musst halt gucken, dass du, im Moment ist es ja irgendwie so, dass du, wenn du bei Amazon in die Cloud gehst oder sowas, irgendwie ein Schlüssel generiert wird, ein Schlüssel, der nur bei Amazon liegt, was ja irgendwie total albern ist. Aber du musst halt schon gucken, dass sie das dann irgendwie so hinkriegen, dass der Schlüssel bei dir im Endgerät generiert wird auf irgendeine Art und Weise. Vorher würde ich das auch nicht mitmachen. Also ich finde es merkwürdig, diese Amazon-Cloud, die da im Moment aufgesetzt ist, ist irgendwie noch nicht so sicher, wie ich mir das vorstelle. Ja, und es kommt ja auch nochmal ein bisschen drauf an, ob du jetzt irgendwelche Dienste nutzt, die Daten da speichern, oder ob du jetzt sagst, ich speichere da selbst meine ganzen irgendwie Privatfotos, Telefonnummern und Mordanschlagspläne. Da solltest du dich halt selbst irgendwie um die Verschlüsselung kümmern. Ja, klar. Sehe ich auch so. Nur, ich meine, ganz ehrlich, es wird irgendwann irgendwo anders liegen und irgendwann wird es auch alles mal in die Luft fliegen und die hacken heute Sony, die hacken und morgen sind dann Daten im Netz und wenn alles in der Cloud ist, wird es irgendwann auch mal ein riesen Debakel geben. Irgendwann implodiert sowieso alles. Aber egal. Aber es ist nicht so eine fatalistische Einstellung eigentlich verkehrt, weil ich meine, man will ja nicht, dass alles implodiert. Nein, natürlich nicht. Ich will es auch nicht. Ich finde es auch alles ganz toll. Wie gesagt, ich sage ja alles in die Cloud, nur ich bin fest davon überzeugt, dass da irgendwann mal was richtig schief gehen wird. Ja, ist das nicht irgendwie schon? Ich dachte mal, bei Amazon hat es mal so ein komplettes Data Warehouse gelegt. Also ja, es ist einmal irgendwie, oder also es gab einmal einen größeren Ausfall von dem AWS-Dingens. Ab und zu auch mal irgendwie was Kleineres. Aber ja, da bist du halt auch selber irgendwie nochmal in der Verantwortung, dich vielleicht um Redundanz zu kümmern. Weil es gibt ja nicht nur die eine Cloud und das heißt ja nicht, dass wenn alles in die Cloud kommt, dass jetzt irgendwie alles bei Amazon landet. Ich könnte mir mit diversen Mietservern baue ich mir halt meine eigene Cloud. Aber wer macht das schon? Also große Firmen immer mehr. Die gehen auf Cloud-Technologien, sagen aber hier, das will ich jetzt nicht irgendwie in öffentliche Bereiche pumpen, also nutze ich eigene Kapazitäten und baue mir eigene Clouds. Ja klar, das ist ja auch vollkommen valide. Ich meine, eine Bank, eine Versicherung, wer auch immer, die würden ja nie irgendwo anfangen, ihre Kundendaten bei Salesforce zu speichern. Das geht ja schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Ja, aber einer, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber einer muss ja mal anfangen. Klar machen das jetzt irgendwie nur die Großen, aber wenn es dann irgendwie mal das One-Click-Cloud-Setup-Tool gibt, dann ist vielleicht auch irgendwie was anderes. Ja. Das One-Click-Cloud-Setup-Tool. Geile Scheiß, ne? Ja, ich glaube, das könntest du ideal zur Malware-Distribution hin. Hast du dann so eine App, da geht nur ein Knopf hoch und da steht dann okay für One-Click-Setup. Ja, aber nur 5 Jahre, dann gibt es keine Apps mehr. Ich wollte gerade sagen. dann ist die Cloud, da ist das Cloud, das ist alles redundant. Da ist das Cloud-Setup-Ding in der Cloud. Ohne, leckt mich doch alle. Die Cloud in der Cloud ist wie Inception. Traum im Traum im Traum im Traum. Cloud in der Cloud in der Cloud in der Cloud. Das war auch wieder so ein Film, der nach dem zweiten Level hätte aufhören können. Fandest du den nicht gut? Ach, das ist doch schon wieder lang her. Was ist denn das für eine Antwort? Das war so ein Film wie Google in Google eintippen. Mehr weiß ich darüber nicht mehr. Oh Gott. Okay. Google. Ja, dann schauen dir nochmal an. Also ich fand ihn gut. Der war hervorragend. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Es war mal eine vollkommen neue Idee. So zumindest für mich. Jetzt kommst du bestimmt dann und sagst, da gab es vor 20 Jahren schon mal einen Film oder so. Ja, ich überlege nur, wie man das mit menschlichen Tausendfüßlern kombinieren könnte. Die träumen auch. Tja. Verloren, du hast zuerst geredet. Was? Oh Gott. Besteht denn bei dir noch Hoffnung mit der Eintracht oder machen wir dann Tag? Sind noch 10 Minuten, also. Da geht noch was. Ja, aber das hilft uns jetzt immer noch nicht, weil wir jetzt noch nicht wissen, wie es aussieht. Auch wenn es mich jetzt nicht interessiert, aber. Achso, ja, es ist immer noch, steht immer noch 1-1. Gerade wurde eingewechselt Theofanis Gekas für die Eintracht. Mr. Chancentod 2010. Chancentod? Ja, der hat in der Rückrunde der letzten Saison. Also de facto hat dieser Mensch alleine verschuldet, dass die Eintracht abgestiegen ist. Weil er einfach seinen Job nicht gemacht hat. Ja, meinst du? Also ich glaube, die Eintracht ist einfach abgestiegen, weil sie die Eintracht ist und weil das so prinzipiell ist. Da kriegst du nicht mal eine Reaktion. Christian, woher hast du diesen Menschen? Da kennst du ihn. Ja. Neulich, ja, der im Wohnmobil, der war nett, aber wer ist das? Ja. Der im Wohnmobil hat aber noch ein schrecklicheres Mikrofon. Ja, also, mit dem lag es an der Verbindung, nicht an der Hardware. Ja, okay. Irgendwann bei Jubiläumsfolge 50 schalte ich die ganzen gestörten zusammen und dann explodiert die Cloud. Also ich meine, das ist mit der Eintracht und mir, das ist halt nie gut gegangen. Also ich war ja als Frankfurter lange Zeit prinzipiell Eintracht-Fan. Stimmt, du hattest immer so einen Schal in der Schule und wurdest da verhauen deswegen, ne? Ich hatte, Du wurdest auf einer Frankfurter Schule mit einem Schal verhauen? Ja, und dann war ich mit lauter so Leuten in der Klasse, die immer von den Siegermannschaften-Fans waren. Also wir hatten dann da so Bayern-Fans und Dortmund-Fans und sowas. Und ich bin dann immer mit meinem Eintracht-Trikot gedisst worden beim Fußballspielen. Ja. Ich überlege gerade immer noch, was muss man machen, dass man dieses Fußballding irgendwie interessant findet. Das eröffnet sich mir noch weniger als Science-Fiction und Western. Ja, das kann man leider genauso wenig erklären, wie man erklären, also irgendwie verstehen und erklären kann, dass du keinen Science-Fiction-Film magst. Finde ich. Ich müsste einfach mal meinen Geschmack überdenken. Ja, aber das mit dem Fußball passt schon. Also ich bin ja auch nur so randbegeistert. Zuhörer-Fußballer. Nee, überhaupt nicht begeistert eigentlich, ja. Nicht mehr. Ich meine, du bist doch mit einem Eintracht-Schal durch die Gegend gelaufen. Ja, aber das war, glaube ich, damals eher so eine Protestaktion, so, weil ich halt aus Frankfurt war und die alle anderen nicht. Und da musste man ja irgendwie seinen Nationalstolz oder wie auch immer nach außen tragen. Okay, also du bist heute gar nicht Fan von irgendeiner Mannschaft? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin auch Fußball so vollkommen desinteressiert. Ach so, okay. Na gut. Wie spielen wir das alle nur vor, Tom? Ja, jetzt verstehe ich das auch. Du versuchst mich eigentlich nur zu provozieren, indem du die Eintracht niedermachst. Also eigentlich muss ich das gar nicht ernst nehmen. Nee, eigentlich musst du das nicht ernst nehmen. Wenn hier irgendeiner irgendwas aus der letzten Stunde ernst nimmt, nehme ich euch das persönlich krumm. Nee, also Fußball geht mir vollkommen am irgendwo vorbei, nur dass das Einzige, was mir nicht am irgendwo vorbei geht, sind die Fußballfans, die mich immer nerven, wenn ich mit der S-Bahn nach Hause fahre, weil ich mit der S-Bahn von Rüsselsheim nach Frankfurt Hauptbahnhof fahre. Oh, ich habe in Mainz mal gegenüber von so einem Stadion gewohnt, das ist, jetzt wo du es sagst, das stimmt. Das du hast in Mainz gegenüber vom Stadion gewohnt? Ja, nee, nicht gegenüber, aber so ein Stück weiter dahinter, und wenn da irgendwie ein großes Spiel war, war halt da irgendwie Einzugsgebiet wegen Parkplatz gedünst. Du hast in Mainz gewohnt? Ja, ja. Und ja, so wie du es gerade mit der S-Bahn sagst, das ist halt voll irgendwie eine Beeinträchtigung. Du erwartest das nicht, ne? Und dann ist da auf einmal voll Action und du wirst in deinem Leben beeinflusst. Das fand ich nicht gut damals. Nee, also ich das ist voll stressig, weil ich habe nämlich in Mainz hinterm Bahnhof gewohnt, wo die Fußballfans immer lang gelaufen sind. Und du gehst dann so morgens voll verpeilt Müll runterbringen und dann kommt da dann dir so eine Rotte von Polizisten entgegen und hinter denen ein Haufen krölende Leute von der Gastmannschaft. Also das ist schon beeindruckend und schockierend, so zum vorm Kaffee. Ich überlege gerade mal, ob ich überhaupt mal auf einem Fußballspiel gewesen war. Ich glaube, ich war einmal in so einem Stadion-Ding drin, aber das war jetzt irgendwie so was Regionalmäßiges, nicht irgendwie was Großes. Ich habe sogar mal auf dem Platz gestanden für den RSV Petersberg. Als Spieler? Ja. Mit Spielen komme ich ja schon wieder mehr klar als mit Zuschauen. Weil Fußball spielen, okay, dann spielt man halt, macht halt Sport, passt schon, aber dieses Zuschauen erschließt sich mir nicht. Aber ist ja auch egal, das könnte mir eh nicht näher bringen. Tja. Ausgeredet. Ja, entweder schmeißt noch einer ein Thema in die Runde oder ich drücke zumindest bei der Aufnahme schon mal auf Stopp. Weil so rein theoretisch müssten die 20 Minuten, die der Tom angekündigt hat, laut meiner Uhr jetzt irgendwie gleich oben sein. Ja, noch 5 Minuten. Ja, aber wenn hier nichts Sinnvolles bei rauskommt. Ah, yes! Obwohl wir sorgen dafür. Oh ja, 2-1, sag ja. Ja. Hervorragend. Idrisu, Mensch, der alte Gladbacher. Frankfurt besteht ja jetzt zur Hälfte aus Mönchengladbach. Ja, alle Senioren, die Gladbach aussortiert, hat Frankfurt aufgekauft. Oder vom Stadion irgendwie aufgesammelt in so einem VW-Bus. Und die schießen jetzt alle Tore. Das ist richtig gut. Das ist jetzt sozusagen Mönchengladbach Seniorenmannschaft. Ja, genau. Das geht doch hervorragend. So ist schön. Ja, aber was können wir noch reden? Mensch, jetzt bin ich so gut drauf, ich weiß gar nicht warum. 7 Milliarden Menschen steht hier irgendwas. Da gab es letztens irgendwo so ein Online-Berechnungstool, da hast du eingegeben, wo du geboren wurdest und wann, und dann hat er gesagt, ja, wie viel der Mensch du bist. Ich war irgendwie der 4 Milliardenst irgendwas. 4 Milliarden... Ja. 400 Millionen 12 oder sowas. Aber wie geht das? Ja, es ist irgend so eine Scheiße, die wahrscheinlich nicht stimmen wird. Der aber ich hatte, du hast dein Alter da eingegeben, dein Geburtsjahr, ja, oder? Ja, Geburtstag und Herkunft irgendwie. Ja. Das war wahrscheinlich nur so ein Trick, um die Daten abzusammeln. Wenn du da jetzt nochmal drauf gehst, alle Cookies löschst, kommt ein anderes Ergebnis raus. Ich weiß nicht, man, es könnte ja sein, dass hier nochmal gleichzeitig mit mir noch einer geboren wurde. Ich habe einen Namen, habe ich ja nicht angegeben. Das ist wahrscheinlich so ein Random-Counter. Ja. Irgendwann kommt eine 1 raus, dann guckst du aber. Ja, und jetzt sind wir 7 Milliarden, oder wie? Ja. 7 Milliarden ungleich verteilt. Oh, scheiße, die Erde eiert. Da gab es den World Jump Day. Kennt ihn ja jemand von euch? Nee, ich kann es mir vorstellen. Alle hüpfen gleichzeitig hoch und die Erde fliegt zur Sonne oder so. Ja, genau, das war so ein Fake-Satire-Projekt, so auch als es mit diesem ganzen Klimagedöns losging. So, ja, wir hüpfen alle hoch und machen halt mit dem Impuls, tragen wir die Erde auf eine der Sonne weitere entfernte Umlaufbahnen und sorgen halt dafür, dass es wieder ein bisschen kälter wird. Da war so ein geiler Counter, der halt runtergelaufen ist. Und danach dann halt noch so die Aktionen mit, ja, du kannst halt Videos von dir einschicken, wie du gehüpft bist. Sehr geil. Ich habe mitgemacht beim World Jump Day. Echt? Natürlich in dem Bewusstsein, dass es überhaupt nichts bringt, von wegen so, ja halt, du musst ja vorher mal einen Rückstoß machen. Aber dabei sein ist alles der olympische Gedanke. Ja, stell dir mal vor, es hätte auf einmal wirklich funktioniert. Oh Mann, der arme Newton. Dann hätte ich immerhin noch sagen können, ich habe nicht mitgemacht. Ich war es nicht. Ja, aber das könnte man dann nochmal mehr so als Wettkampf sehen, so Europa gegen China oder sowas. Wenn dann die Chinesen alle hüpfen, da haben wir doch eh verloren. Ja, das stimmt. Aber die sind leichter und kleiner. Das könnte sich wieder egalisieren. Dafür sind die aber auch synchroner. Wahrscheinlich. Meinst du? Klar. Guck dir doch an. Scheiße. Gekas, du Vollidiot. Nicht persönlich. Ist jetzt hier 11 Meter Podcast-Verlängerung? Nein, es gibt bei Ligaspielen keine Verlängerung. Es gibt doch keine Verlängerung. Da kriegt dann jeder nur einen Punkt. Genau. Nee, jetzt ernsthaft. Das ist dann so hart unentschieden. Genau, unentschieden ist unentschieden, ein Punkt. Ich brilliere hier jetzt nicht gerade noch irgendwie mit Fußballtheorien. Ja, das ist ja auch schon bekannt jetzt im Podcast, dass du Fußball nicht so. Dass ich eigentlich keine Ahnung von nichts habe, ne? Science Fiction und Western nicht mag und. Ja. Aber du trinkst komische Sachen, das macht dich sympathisch. Und ich stelle Scheiß ins Internet, den sich andere Leute irgendwie runterladen können. Ja, das ist doch auch. Zumindest etwas, genau. Ja. Nachschub in die Cloud pumpen. Ist das bisher dein längster Podcast? Mhm. Abgefahren. Ich glaube, ja, wir waren ein paar Mal irgendwie so knapp über 60 Minuten. Ja, aber das ist ja, ach, das ist ja hier schon episch, ist das ja. Wie sind wir jetzt, 90 Minuten oder sowas? Ja, 85. Wow. Ja, wir machen ja auch immer fleißig Lücken, oder so. Hm. Ja, wer die längsten Lücken macht, darf sie am Ende rausschneiden. Ja, das geht ja nicht wegen dem Soundbett, ja. Also du kannst ja nichts rausschneiden. Oder? Ach, können, machen. Das geht schon, aber das ist alles Aufwand. Hier wird nichts geschnitten. Oh, mach den Ball da weg. Ich werd verrückt. Ja, Jetzt nicht, dass sie dann noch Nachspielzeit haben. Ja, doch, 2 Minuten. Und die sind jetzt auch gerade rum. Ja, naja, das passt doch. Jetzt gibt es noch einen Abschlag. Nachspielzeit ist sozusagen, wenn man es jetzt auf den Podcast beziehen würde, der Ausgleich der Gesprächspausen. Also da sagt der Schiedsrichter am Ende hier, habt irgendwie ist uns so lange rumgestanden, jetzt macht man mal. Ja, oder gelbe Karten, faul oder sowas. Was ist denn eigentlich so als Verein das Schlimmste, was dir passieren kann, außer jetzt eine, angenommen, ich habe jetzt voll die Aggro-Mannschaft und da holt sich einer eine rote nach der anderen ab. Ja. Bei der roten geht ja der Spieler vom Platz. Da rückt vermutlich keiner nach. Ja. Kann das so lange passieren, bis die Mannschaft weg ist? Ja. Oder gibt es da irgendwie vorher einen Eingriff? Weil ansonsten könnte ich mir doch eine Mannschaft aufbauen, die 3 Leute drin hat und die nur schnell rennen können und sonst nichts. Und wenn Anpfiff ist, treten die dem gegnerischen Torwart, rennen vor, treten dem in den Sack, fliegen raus und dann kannst du das 3-mal machen und der Gegner hat hier 2 Ersatztorwarte. Und dann ist Schluss. Ja, dann stellt sich ein Feldspieler ins Tor. Ja, aber der kann das nicht mehr. Bitte? Der kann das dann nicht so gut. Und du hast das ja kalkuliert vorher und hast halt diese Leute reingenommen, die nur rennen können. Ja, Moment, die fehlen ja dann, das bringt auch nichts. Ich glaube, Christian, du siehst es zu sehr so als Hack-and-Slay-Spiel irgendwie. Speedball. Gab es da so mal irgendwie so ein Ultra-Brutal-Spiel, wo halt die Leute einfach reihum vom Platz genommen wurden, sodass am Ende irgendwie nur noch 4 da waren? Oder haben die sich im Griff? Ja, nee, schon bei normalem Fußball. Irgendwie so eine Anschauempfehlung für jemanden, der jetzt nicht so fußballbegeistert ist. So mit das paar kommt schon mal vor, dass irgendwie nur noch 9 gegen 9 statt 11 gegen 11 spielen. Das ist auch gar nicht so selten, glaube ich, aber dass es nur noch 4 gegen 4 waren, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Also ich glaube, Christian sollte besser irgendwie sowas wie Eishockey gucken oder so. Ja, man sollte eher so Sportarten kombinieren und dann weiß nicht, neue Sachen finden und die übertragen. Ich glaube, das hätte Potenzial. So Boxen mit Polo kombinieren und dann das würde Abnehmer finden. Aber es muss schon was sein, wo es irgendwie zur Sache geht, oder? Also jetzt irgendwie nicht Schach mit Skreppel oder so. Weitsprung, Weitwurf. Versuch es dir vorzustellen. Das hat Potenzial. Ach, ich weiß nicht. So. Dann mal auf die Tabelle gucken. Schön, schön, schön. Ja, das heißt dann sozusagen, dass ich sag jetzt mal, wir in Anführungsstrichen dann demnächst wieder in der ersten spielen. Ja, hoffentlich. Ich meine, Entschuldigung. Es ist ziemlich eng da oben in der zweiten Bundesliga. Hm. Gut, wir haben jetzt ist irgendwie ja auch erstmal die erste Hälfte, oder? Die ist ja dann auch bald zu Ende, wegen Winterpause, oder sehe ich das falsch? Ja, genau, sind schon noch ein paar Spielchen. Was war das jetzt für ein Spieltag? Das war jetzt der 15. Spieltag, nee, der 14. Spieltag. Und jetzt kommen noch 15, 16, 3 Stück. Ja, das wäre ja mal wieder so eine typische Eintracht, irgendwie jetzt gut vorzulegen und dann in der zweiten Hälfte total zu verkacken. Jetzt kommst du mir schon wieder mit so. Ey, Entschuldigung, ich komme aus Frankfurt, ich habe da schon viele Saisons miterlebt. Ja, ich weiß gar nicht, die Frankfurter, so oft sind die doch gar nicht abgestiegen, oder? Ja, zumindest müssen sie mindestens genauso oft wieder aufgestiegen sein. Oder einmal weniger. nicht schlecht. Auch wenn ich keine Ahnung habe vom Fußball, ne? Sowas kriege ich da noch hin. Dann wollen wir mal gucken, Eintracht Frankfurt hier. Naja, aber das ist so die Eintracht-Fans, die man so kennt hier so in Frankfurt. Das sind halt auch alles Leute, die haben echt immer schlechte Laune. Also. Ja, doch, es ist schon eine Fahrstuhlmannschaft, muss man schon sagen. Ja, also habe ich auch das Gefühl. Die sind dann immer irgendwie mal ganz glücklich, so am Ende der Saison, so ja, wieder erste Liga und dann dauert das irgendwie die Sommerpause über und danach laufen sie dann wieder rum und haben nur Tränen in den Augen. Ja, das ist ein typisches Frankfurt-Problem, glaube ich. Sobald die irgendwie in der ersten Bundesliga sind und dann mal irgendwie 6 Spiele in Folge gewinnen, dann auf Platz 4 stehen, dann träumen sie alle vom Europacup und alle sind sie schon im Halbfinale vom Europacup, obwohl es noch 1,5 Jahre hin wäre. Und dann klappt es nicht mehr so. Ich meine, alle Fans, Spieler, alle sind dann schon irgendwie da in Gedanken und dann rappelt es halt in der Kiste, dann geht es abwärts und dann rasten sie alle aus. Also Ja. Frankfurt-Fans sind schon nicht immer ganz korrekt, muss man schon sagen. Ich Aber meine, immer noch letzte recht. Saison war es ja so, dass sie irgendwie den Bus aufgehalten haben, als es so abwärts ging in der ersten Liga und irgendwie sich mit der Polizei da Fäden geliefert haben und total ausgerastet sind, weil die Mannschaft nicht mehr gut gespielt hat. Also es war schon eine Sauerei, was da gelaufen ist, muss man schon sagen. Und Ja, es aber geht. andererseits, ganz im Ernst, finde ich das schon irgendwie ein bisschen so, also jetzt für einen Fan ist es nicht nachvollziehbar, dass die irgendwie eine erste Saison hinlegen, jedes Spiel gewinnen und dann in der zweiten Hälfte der Saison irgendwie nur noch am Ablosen sind. Also. Ja, aber Pech gehabt. Deswegen kannst du nicht hingehen, kannst du jetzt irgendwie versuchen, denen deine Meinung aufzuzwingen, indem du sagst, hier, ich will aber, dass ihr gewinnt und ich fände es gut, weil ihr habt das bisher auch immer so gemacht und wenn er jetzt nicht mehr gewinnt, dann zünde ich halt die Gegner an. Das ist ja auch nicht so die feine englische Art, oder? Ich glaube, da ging es eher gegen die eigene Mannschaft. Aber da würde ich auch sagen, sucht euch halt eine andere Mannschaft, die immer gewinnt, wenn ihr nicht verlieren könnt. Ja. Ja. Genau. Naja, gut. Wenn man halt da aufgewachsen ist, es hängt das Herz dran, was willst du da sagen? Ja, habt ihr in Offenbach nicht einen eigenen Verein gehabt? Ja, klar. Und wo spielt ihr? Der spielt in der dritten Fußball-Bundesliga. Okay, da ist es noch nicht so ganz so, dass man das irgendwie im Abendprogramm sehen kann, ne? Nee, wenn du Premiere hast, ich glaube, ich weiß nicht, ob die das übertragen. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, die übertragen es nicht. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich sage immer noch Premiere. Dabei ist es Skype. Für mich ist das immer noch Premiere. Das wird auch nie anders sein, glaube ich. Ja, warum heißt das denn jetzt Sky? Weil das zu den Engländern gehört oder Ja, haben die genau. auch umfirmiert? Okay. Die haben es irgendwie aufgekauft. Aber das wird auch nie was werden, oder? Also so mit Pay-TV in Deutschland. Puh. Also ich hatte mal von, als es noch Premiere hieß, ein kostenloses Probeabo, würde ich es mal nennen. Das ist so als Programmbereicherung schon mal ganz nett. Es ist allerdings nicht den Aufpreis wert. Ja. Ja. Ich sehe das ja auch hier beim IPTV. Also wenn du dann irgendwie so ein Paket haben willst, irgendwie mit Sci-Fi-Channel und sowas, dann latzt du da auch gleich wieder so viel Geld, dass du eigentlich gar keinen Bock dazu hast. Kann ich mir mal ein Angebot machen? IPTV mit Sci-Fi, Western und Sportkanal. Werde ich richtig glücklich im Leben. Da kann ich, habe ich Gesprächsmaterial für die nächsten 200 Episoden hier. Ja, das wäre mal was. Können wir dann zusammen die neuesten Science-Fiction-Serien gucken? Du hast hier so einen Entertainer am Start? Ja, aber auch nur, weil es vom Preis her dasselbe kosten würde, wie wenn ich Kabelanschluss hätte. Hast du da hast du ja wahrscheinlich auch hier einmal so ein Basispaket mit X-Kanälen und dann kannst du so dir noch Zusatzkanäle holen, oder? Genau, ja. Entspricht das Basispaket bei dem, was man als Kabelempfangskunde Basispaket kennt? Ja, also das ist so ein Nullsummenspiel, ob du das jetzt irgendwie von der Telekom nimmst hier oder vom lokalen Kabelnetzanbieter, das bleibt sich gleich. Also da hast du auch so die ganzen dritten Programme und sowas mit drin. Ja. Ah, okay. Aber so spannend, das läuft da ehrlich gesagt nicht. Ja, aber zumindest auf den dritten oder auf den öffentlich-rechtlichen kommt zumindest nochmal spannendere Sachen als irgendwie auf dem privaten. Finde ich zumindest. Ja, Ja. wer nur Western und Saberrider guckt, ne? Ja, ich brauche nur hier morgens am Wochenende irgendwie RTL 2 ja. und die Comics gucken, ja. Machst du mal das Dritte an, da kommen ab und zu auch mal so ordentliche Mikrofontestberichte. Ja, ich sammle dann mal für ein Mikrofon, das was taugt. Kostet ja nur das Fünffache von dem, was hier. Ist ja auch egal, irgendwann mal. Aber ich glaube inzwischen echt nicht, dass das Mikrofon ist, sondern dass es irgendwie hier so eine Skype-Verpeilung ist. Ich musste doch. Ich habe einen Testcall gemacht und hat weitergeknarzt und dann einmal fest dagegen gehauen und danach lief die Technik wieder. Ja, Technik. Ja, es wird dann nächstes Wochenende einfach wieder umgetauscht in ein neues. Knarzt. Geht nicht. Kannst du im Internet hören hier. Jo. Ich bin leer. Genau. Die Tour. Und Tom ist schon vom Stuhl gefallen. Nee, ich bin noch da. Tom heult, weil seine Fußballer verloren haben. Die haben gewonnen. Ach so. Hallo, lange Tom jubelt stillschweigend. Ja gut, dann sage ich jetzt einfach Tschüss, wenn ihr das nicht macht. Puh, ja, tschüss. Du bist ja der Chef, du musst Tschüss sagen. Ich bin hier der Chef, ich sage jetzt Tschüss. Tschüss, werte Hörende, die ihr das wahrscheinlich nicht bis hierher gehört haben werdet. Falls tschüss doch, vom knarzenden Mikrofon. Genau. Ja, dann macht's mal gut. Ja, bis demnächst.